Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We say good morning here, but I'm going to tell a little secret. Wir sagen guten Morgen, aber ich verrate dir ein kleines Geheimnis. It's not morning where we are recording. Bei uns ist es jetzt nicht morgen, während wir aufnehmen. It's the end of the day. Es ist schon Abend. But since we post this every morning, I keep saying good morning. Da wir das aber jeden Morgen veröffentlichen, sage ich weiterhin guten Morgen. Sometimes it's morning, sometimes it's afternoon, sometimes it's evening when we record it. Manchmal ist es morgen, manchmal Nachmittag und manchmal Abend, wenn wir aufnehmen. But we can imagine you and associate with you and connect with you because you are listening to it in the morning, most people. Aber wir stellen uns euch vor, denken an euch und fühlen uns mit euch verbunden, weil die meisten von euch uns morgens hören. So, a happy good morning to you. Also einen schönen guten Morgen. Verse 20. Vers 20. Anyone can say, I love God. Jeder kann sagen, ich liebe Gott. Yet have hatred towards another believer. Und doch einen anderen Gläubigen hassen. This makes him a phony. Das macht ihn zu einem Heuchler. Ah, the Passion is too polite here. Die Passion-Übersetzung ist hier zu höflich. Because the original says that whoever says, I love God and hates his brother, he's a liar. Denn im Original steht, dass jeder, der sagt, ich liebe Gott und seinen Bruder hasst, ein Lügner ist. A phony is kind of, yeah, just a guy that's a little bit fake. Ein Heuchler ist jemand, der ein bisschen unecht ist. But God actually calls the one who says that he loves God, but doesn't love his brother, a liar. Aber Gott nennt diejenigen, die sagen, dass sie Gott lieben, aber ihre Brüder nicht lieben, tatsächlich Lügner. And if you look at it on the original Greek, there is no doubt about it. Wenn du im griechischen Original nachschaust, besteht daran kein Zweifel. It's a very clear statement of fact. Es ist eine sehr eindeutige Aussage. So here's what the Bible is teaching us here very clearly. Die Bibel lehrt uns ganz klar, that for you to use your words and verbally express that you love God, wenn du mit Worten sagst, dass du Gott liebst, but you do not love your brother, but you have hatred in your heart towards him, aber deinen Bruder nicht liebst und ihn in deinem Herzen hasst, you are fake, you are a phony, you're actually lying. Bist du unecht, du bist ein Heuchler. Du lügst tatsächlich. I know this is hard for a lot of Christians to accept. Ich weiß, dass dies für viele Christen schwer zu akzeptieren ist. Because a lot of Christians think they really do love God, while they carry unforgiveness or hatred against their Christian brother. Weil sie denken, dass sie Gott wirklich lieben, obwohl sie ihren christlichen Brüdern nicht vergeben können oder Hass in ihrem Herzen tragen. My dear friend. Mein lieber Freund. What do you think who I believe, you or God? Was denkst du, wem glaube ich, dir oder Gott? If what you says and what God says contradict it, I will for surely believe God. Wenn das, was du sagst und das, was Gott sagt, sich widersprechen, werde ich definitiv Gott glauben. So if you tell me, you know what, I can't forgive this person, what they've done is too horrible, they've done it too many times, I can't stand them. Wenn du mir also sagst, weißt du was? Ich kann diese Person nicht vergeben. Was sie getan hat, ist zu schrecklich. Sie hat es schon zu oft getan. Ich kann sie nicht ausstehen. But I really do love God. Aber ich liebe Gott wirklich. Well, I believe you're a liar. Nun, dann glaube ich, dass du lügst. Because the moment I believe what you say is the truth, I'm making God a liar. I prefer not to make God a liar. Denn in dem Moment, wo ich glaube, dass das, was du sagst, die Wahrheit ist, mache ich Gott zu einem Lügner. Ich ziehe es vor, Gott nicht zum Lügner zu machen. If we would with all of our hearts believe this statement here in the Bible, wenn wir diese Aussage der Bibel von ganzem Herzen glauben würden, we would either do everything we can to love everybody, würden wir entweder alles tun, um alle zu lieben, or else we'd be very careful with the words, God, I love you. Oder wir wären sehr vorsichtig mit den Worten, Gott, ich liebe dich. Think. Denk mal darüber nach. To say that you love God but hate your brother, you are phony, you are a liar. Wenn du sagst, dass du Gott liebst, aber deinen Bruder hasst, bist du ein Heuchler, du bist ein Lügner. And what does it mean to love your brother? Was bedeutet es, deinen Bruder zu lieben? Well, it means to be willing to die for him. Nun, es bedeutet bereit zu sein, für ihn zu sterben. It means to be willing to lay down your life for your brothers. Es bedeutet bereit zu sein, dein Leben für deine Brüder hinzugeben. But John gives us an explanation why God thinks that we are lying when we say we love him but don't love our brothers. Johannes erklärt uns, warum Gott denkt, dass wir lügen, wenn wir sagen, dass wir ihn lieben, aber unsere Glaubensgeschwister nicht lieben. Look how the Passion expresses this here. Schau dir an, wie die Passion-Übersetzung es hier ausdrückt. Because if you don't love a brother or sister whom you can see, how can you truly love God whom you can't see? Denn wenn du deinen Bruder oder deine Schwester nicht liebst, die du siehst, wie kannst du dann Gott lieben, den du nicht siehst? I think we would say it like this. Ich denke, wir würden es so sagen. It's easier to love the one I don't see than the one I see. Es ist einfacher, jemanden zu lieben, den ich nicht sehe, als jemanden, den ich sehe. There are people I can love them as long as I don't see them. Es gibt Menschen, die ich lieben kann, solange ich sie nicht sehe. But if they come to my house and spend a week there, that's a different story. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn sie zu mir nach Hause kommen und eine Woche hier verbringen. But God is making it very clear that you have never even seen God and yet you have experienced His love. Gott macht sehr deutlich, dass obwohl du ihn noch nie gesehen hast, du doch seine Liebe erfahren hast. Therefore, if you say back to God that you love Him because He loved you so much first. Wenn du also zu Gott sagst, dass du ihn liebst, weil er dich zuerst so sehr geliebt hat. But then your Christian brother, who also has been loved by God and been redeemed and purchased by God, you don't love. Aber dann deinen christlichen Bruder nicht liebst, der ebenfalls von Gott geliebt, erlöst und erkauft wurde. You are living in a contradiction. Lebst du in einem Widerspruch. And then John finishes his chapter like this. Dann beendet Johannes dieses Kapitel wie folgt. For he has given us this command, whoever loves God must also demonstrate love to others. Denn er hat uns dieses Gebot gegeben, wer Gott liebt, muss auch andere Menschen lieben. I'm almost wondering if we should spend another day just on that statement. Ich frage mich beinahe, ob wir nicht noch einen weiteren Tag nur mit dieser Aussage verbringen sollten. But maybe we shouldn't. Maybe we should go on to chapter 5 tomorrow. Aber vielleicht sollten wir das nicht tun. Vielleicht sollten wir morgen mit Kapitel 5 fortfahren. So let me say this. Deshalb sage ich Folgendes. The test, the proof, if you truly love God, is how you love your brother. Der Prüfstein oder der Beweis dafür, ob du Gott wirklich liebst, ist, wie du deine Brüder liebst. Look what he says. Schau, was er sagt. He has given us the command. Er hat uns dieses Gebot gegeben. Who loves God must demonstrate that love to other people. Wer Gott liebt, muss auch andere Menschen lieben. In other words, mit anderen Worten, I am going to measure how deeply you love God by how deeply you love other people. Ich kann daran messen, wie sehr du Gott liebst, indem ich schaue, wie sehr du andere Menschen liebst. Didn't Jesus himself say? Hat nicht Jesus selbst gesagt? To love God from all your heart and to love your neighbor as yourself, these two commandments are equal. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese beiden Gebote sind gleich. They are equal. You know why? Sie sind gleichwertig. Weißt du warum? Because if I would say to Daniel, I love you, I love you, I love you, but I can't stand Analogia, Daniel would not believe me that I love him. Weil wenn ich zu Daniel sagen würde, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, aber Analogia, Daniels Frau nicht ausstehen könnte, würde Daniel mir nicht glauben, dass ich ihn liebe. He would say, look, if you love me, you will also love the people that are important to me. Er würde sagen, wenn du mich liebtest, würdest du auch diejenigen lieben, die mir wichtig sind. And this is what God is telling us here. Genau das sagt uns Gott hier. So, do you want me to figure out if you really love God? I have to figure out if you really love people. Willst du also, dass ich herausfinde, ob du Gott wirklich liebst? Dann müsste ich zuerst herausfinden, ob du die Menschen wirklich liebst. Or let me put it to me personally. Oder beziehen wir es auf mich persönlich. You can see whether I really love God by whether I really love people. Du kannst daran erkennen, ob ich Gott wirklich liebe, wenn ich Menschen wirklich liebe. See, if I walk around through life not loving people, please don't believe me when I say I love God, because the Bible says I don't. Wenn ich ein Leben führen würde, in dem ich Menschen nicht liebe, dann glaube mir bitte nicht, wenn ich sage, ich liebe Gott. Denn die Bibel sagt, dass ich es nicht tue. I hope you never have to say, why? Reinhard is a liar. He said he loves God, but he doesn't, because he doesn't love people. Ich hoffe, du musst niemals sagen, Reinhard ist ein Lügner. Er sagt, er liebt Gott, aber das ist nicht wahr, denn er liebt die Menschen nicht. I will see you tomorrow. Bis morgen.